Ja gut, das mit den Flashbacks, ich habe da jetzt gar nicht so zugehört. Es ist egal, ob das Betroffene des Flashbacks hat, oder nicht, das ist ja nicht oder nicht. Ich würde auch zustimmen, dass es irgendwie Räume geben sollte, wo die Betroffenen überreden können und so weiter, aber dieser Raum sollte nicht irgendwie ein offenes Gehen oder was auch immer sein. Und ich finde nicht, dass es notwendig ist, da jetzt vor Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt oder vor denen man es auch nicht irgendwie offenbaren will, so über die eigenen Erfahrungen zu reden. Das ist mal die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass, glaube ich, die Diskussion zu den Definitionsnormen und so weiter in Wien halt schon eine ganz andere ist als in Deutschland. Und dass dieses Bedürfnis nach Täterjagd, ich meine, in Wien nicht so ausgeprägt oder eigentlich kann ich dir das Beispiel bringen von Flugblättern, die in der Lübcker Straße auslagen, das ist vom EKH, wo dann eben so ein Fall aufgetaucht ist und wo sich da eine Gruppe gebildet hat, die beschlossen hat, dass man ja jetzt nicht nur irgendwie immer miteinander reden muss, dass man eben Vergleiche besprechen muss, sondern auch mal zu Tat schreiten muss. In dieser Erklärung steht tatsächlich drin, dass es nicht einfach einen Vergewaltiger zu töten, zumal wenn er aus der eigenen politischen Gruppe kommt. Und wird das halt tatsächlich so als Problem dargestellt, von jetzt nicht weiß, was man machen soll, da man eigentlich beschlossen hat, man muss jetzt den Vergewaltiger töten. Und was jetzt ist, das wird halt in politischen Gruppen in Wien verbreitet. Das ist ja, das ist völlig richtig, aber es gab ja auch immer mit EKH und da anschreibt, deswegen eine kleine Minigruppe, die sich feiern. Ja, das ist vielleicht diplomatisch. Ja, eben, also deswegen sind wir auch mit dem Kriegeland schreiben, weil deswegen ist es viel klarer. Das ist keine Frage, das ist nicht so, wenn man niemand besonders verhalten die Worte, die dort gegeben wird, das vergewaltigt werden, weil es auch noch nicht so viel gespielt wird, das stimmt einfach nicht. Ich kenne aber schon noch ein anderes Beispiel zu einer anderen Gruppe, wo es halt irgendwie auch, also es war, es wurde auch nicht perfekt als Vergewaltigung tituliert, sondern als ja, sexueller Übergriff. Und dann wurde die Person halt ausgeschlossen und dann gab es so Überlegungen, wirklich jetzt ein E-Mail zu schreiben an alle möglichen Gruppen, dass genau diese Person jetzt ausgeschlossen ist wegen sexuellen Übergriff und sozusagen, dass man die jetzt sozusagen ächten soll und andererseits eben sich im, ja, im guten Bild sozusagen, also brutal dastehen zu lassen und zu sagen, ja, tut mir das da, müssen wir jetzt die nicht kommen, also die Konsequenzen halt aufbauen. Das kann ich wohl sagen, weil ich die Debatte angestoßen habe, nein, das habe ich mir sogar gedacht. Mein Punkt war vor allem, dass ich darauf hinaus wollte, dass jetzt auch in solchen Plakaten Flugblättern sozusagen offenbar dem Problem sexuellen Gewalt umzugehen und das die Lösung so tut, als könnte man etwas ändern, dadurch, dass man Selbstbeschreibung und politische Folgen hat, wo ich sagen würde, die Leute, denen man das schriftlich sozusagen mitteilen muss, dass ein Nein bedeutet, sie wollen das ja nicht wissen, dass das so ist. Also, da wird man nicht so viel helfen, dass man das als Ding sozusagen in der Suche auf die Hand gibt. Und dann andererseits, dass tatsächlich dann diese sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem sexuellen Gewalt und dazu führt, dass, was du ja auch schon mehrfach gesagt hast, dass tatsächlich jegliche Versuche, normale Sexualität sozusagen in die Kreisen zu beschreiben, sehr schwierig wird, weil man versucht, diese Gruppen festiger aufgestellt zu halten. Und das ändert aber das Problem der sexuellen Gewalt wieder so gar nicht, glaube ich. Diesen Zirkel wollte ich eigentlich, den wollte ich nicht hinaus. Es ist schon wichtig, aber es geht auch ein bisschen darum, auch wenn man nicht in, also jeder hat ein bisschen darum, dass es auch junge, 15-Jährige, und das ist halt irgendwie auch nicht schlecht, das sind sozusagen natürlich auch ein kleines Mangel, was es gibt, aber verglichen zu Rest Österreichischen Diskussionen gibt es auch irgendwie eine Form, okay,